Also wir haben jetzt leider den Beamer nicht zur Verfügung. Da hätte ich euch ein paar nette empirische Sachen vor allem zeigen können, also nette Statistiken, hübsche steile Kurven. Auf die müssen wir jetzt verzichten, aber ich kann dann mündlich mitteilen, was da zu sehen ist. Den zentralen Ansatz oder Punkt unseres Ansatzes, den hat der Christopher ja schon ein bisschen angesprochen, also dass wir in dem Buch versuchen, eine Krisenerklärung zu bringen, die es eben eher fundamental orientiert ist, also dass es eine tatsächlich eine Systemkrise ist im wortwörtlichen Sinn und nicht in dem Sinn, wie es zum Beispiel Peer Steinbrück verwendet hat. Systemkrise, er sprach auch von Systemkrise 2008, aber gemeint war damit automatisch das Finanzsystem. Wenn man da ein bisschen einen anderen Ansatz vertritt, muss man ein bisschen weiter ausholen. Aber insofern wird es jetzt ein bisschen bogen. Seit Herbst 2008 erschüttern ja immer neue Krisenschübe das kapitalistische Weltsystem. Selbst Jean-Claude Trichet, damals war der noch Chef der Europäischen Zentralbank und von Amts wegen eigentlich zu Understatement und Beschönigung und Gesundbeterei verpflichtet, sprach im Sommer letzten Jahres von der schlimmsten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Politiker und Ökonomen streiten heftig darüber, wo die Ursachen dieser Malaise liegen. Die einen sehen die Ursache in der Gier eben risikoblind gewordener Banken und Spekulanten. Die Neoliberalen, die haben eher einen anderen Schuldigen im Auge angesichts der Staatsschuldenkrise, die sich derzeit eben gerade zuspitzt, denen die angeblich verschwendungssüchtigen staatlichen Kreditnehmer am Pranger, die faulen Griechen und so weiter. In welcher Sphäre das Wurzel des Übels zu suchen ist, darüber herrscht allerdings unter den Politikern und bürgerlichen Ökonomen Einigkeit. Die Krise wird verortet in einer Fehlentwicklung im Finanzüberbau. Da endet immer die Ursachenforschung. Was diese Sicht auf den ersten Blick mal plausibel macht, ist klar, die manifesten Krisenschübe, die seit dem Herbst 2008 die Weltwirtschaft erschüttern, nahmen eben von der Finanzsphäre ihren Ausgang, die manifesten Krisenschübe. Erst stürzen die Börsen ab, dann machten eben Banken wie Lehman Brothers pleite, dann ging die Realwirtschaft in die Knie. Diese Frage ist aber eben, ob man von dieser zeitlichen Reihenfolge darauf schließen kann, dass auch die grundlegenden strukturellen Krisenursachen in Fehlentwicklungen in der Finanzsphäre zu suchen sind. Das sind ja erstmal zwei Paar Stiefel. Ob die manifesten Krisenschübe, dass die da losgehen, ist klar, empirisch, aber es sind auch die Ursachen. Diese Theorie, dass eben der Finanzüberbau verantwortlich ist, nicht unbedingt besonders neu. Aus der Verlaufsform ist eigentlich der Weltmarktkrisen ist eigentlich immer geschlossen worden, seitdem es die Dinger gibt, seit der ersten großen, die war 1857, dass, wo es losgeht, auch die Ursache zu suchen ist. Ein gewisser Karl Marx war auch schon mit diesen Vorstellungen konfrontiert. Der hat dazu sich bei der ersten Weltmarktkrise spöttisch geäußert. Der hat nur gemeint, es handelt sich hier um eine Verwechslung von Ursache und Wirkung und schreibt dann eben 1857 bereits, wenn Spekulation gegen Ende einer bestimmten Handelsperiode als unmittelbarer Vorläufer des Zusammenbruchs auftritt, sollte man nicht vergessen, dass die Spekulation selbst in den vorausgegangenen Phasen der Periode erzeugt worden ist und daher selbst bereits ein Resultat und eine Erscheinung und nicht der letzte Grund und das Wesen darstellt. Die politischen Ökonomen, die vorgeben, die regelmäßigen Zuckungen von Industrie und Handel durch Spekulation zu erklären, ähneln der jetzt ausgestorbenen Schule von Naturphilosophen, die das Fieber als den wahren Grund der Krankheit ansehen. Das ist also recht polemisch auch formuliert. Marx sah die eigentliche Ursache der Weltmarktkrisen eben tiefer liegen als in den isolierbaren Wirrungen und Irrungen von Geld- und Kapitalmärkten. Die Weltmarktkrisen verstand er als Resultat der inneren Widersprüche der kapitalistischen Produktionsweise und der kapitalistischen Reichtumsform. Die Krise stellen für ihn eben das Ergebnis und die reale Zusammenfassung und gewaltsame Entladung aller Widersprüche der bürgerlichen Ökonomie da. Die fallen dementsprechend auch nicht vom Himmel, sondern sind immer das logische Resultat dessen, was vor der Krise passiert ist, was da sich an Widersprüchen in einem bestimmten Zeitalter aufgebaut hat. Das ist ein Vorverständnis, eine Prämisse, mit der wir auch an die heutige Krise rangegangen sind. Also sie zu betrachten von den 30 Jahren, die ihr vorangegangen sind. Nicht auszugehen einfach eben von den letzten isolierbaren Entwicklungen da waren halt diese Immobilienhype in den USA und dann hat es gekracht, sondern das als das Ergebnis einer ganzen Epoche zu begreifen. Also das ist eigentlich eben auch sehr eng an Marx angelehnt, da habe ich auch ein Zitat. Und dies ist bei der Betrachtung der bürgerlichen Ökonomie das Wichtige. Die Weltmarktkrisen müssen als die reale Zusammenfassung und gewaltsame Ausgleichung aller Widersprüche der bürgerlichen Ökonomie gefasst werden. Wenn man an die letzten 30 Jahre herangeht und sich die basalen Prozesse anschaut, die eigentlich jetzt dieses Zeitalter gekennzeichnet hat, dann gibt es da zwei. Zum einen hat man eine Entwicklung, die Produktion des sinnlich-stofflichen Reichtums betrifft. Das war die dritte industrielle Revolution. Sie hat die Grundlagen der stofflichen Reichtumsproduktion grundlegend umgewälzt. Zum anderen, zweite Entwicklung, die parallel dazu passiert, es hat sich das Zentrum der Kapitalakkumulation dramatisch verschoben. Was die stoffliche Reichtumsproduktion angeht, also bilden die 1980er Jahre insofern so etwas wie eine historische Wasserscheide, als damals der Siegeszug der Mikroelektronik einen Wechsel der Hauptproduktivkraft einzuleiten begann. Von den Anfängen der kapitalistischen Produktionsweise bis in die 70er Jahre hinein, einschließlich eben fordistischem Boom, hatte stets die unmittelbare Produktionsarbeit das Rückgrat der Güterproduktion gebildet. Also die Menschen, die per Hand, per Maschine tatsächlich unmittelbare Produktionsarbeit leisten, das war die Hauptproduktivkraft. Die Masse der unmittelbar mit der industriellen Warenfertigung beschäftigten Menschen ist auch 200 Jahre lang im historischen Trend gewachsen. Es gab eine Ausdehnung des kapitalistischen Systems, das zusammengefallen ist mit einer Ausdehnung der Masse von Menschen, die in den Produktionsprozess reingezogen wurden und die Arbeit geleistet haben, die sich unmittelbar in Waren vergegenständigt. Die Anwendung der Mikroelektronik hat diesen Ausdehnungsprozess beendet und aus der wichtigsten Produktivkraft der Vergangenheit, aus der unmittelbaren Produktionsarbeit, ein Auslaufmodell gemacht. Spätestens seit den 80er Jahren tritt der Mensch beschleunigt neben den Produktionsprozess. Das, was Marx einmal als General Intellect bezeichnet hat, löst zunehmend die unmittelbare Produktionsarbeit als die wichtigste Produktivkraft ab. Diese Entwicklung lässt sich auch und wird auch in der bürgerlichen Ökonomie thematisiert und Soziologie zum Beispiel unter der Rubrik Tertiarisierung. Also wo, was die Beschäftigungsstatistiken angeht, eben nachweisbar ist, dass der industrielle Sektor und die Beschäftigung in diesem Bereich im Schrumpfen begriffen ist. Also gerade eben dieser Bereich, der die Kernsektoren der Warenproduktion ausgemacht hat, während andere Bereiche, Banken, Versicherungen, Staatssektor, die eben jetzt mit der unmittelbaren Produktionsarbeit nichts zu tun haben, sondern einen anderen Hintergrund haben, die sind expandiert. Also man kann jetzt eben darstellen, das hatte ich jetzt hier in den Sachen, die ihr nicht sehen könnt, da beginnt eben die Beschäftigung das jetzt bezogen auf diese klassische Dreiteilung, primärer, sekundärer, tertiärer Sektor, primärer Sektor Landwirtschaft und sekundärer Industrie, dritter, der ganze Restbereich, also an Randfunktionen, die eben nicht mit einer unmittelbaren Warenproduktion verbunden sind, die industrielle Arbeit sinkt eben hier auf Deutschland bezogen, hatte ich eine Statistik, die stieg eben kontinuierlich von 1800 von 20% auf Höhepunkt dann eben in den 1970 mit 48% aller Beschäftigten. Und danach geht es steil runter. Da schlägt sich eben dieser Prozess nieder, dieser Verschiebung der Hauptproduktivkraft und eben ein Schrumpfen der Arbeit im industriellen Sektor, der Arbeit, die sich an Waren vergegenständigt. Das kann man auch an absoluten Ziffern ablesen, also auch ein Prozess, der sich eben beschleunigt dann vollzieht. Das hier auf die Bundesrepublik bezogen, dazu muss man hinweisen, dass die Bundesrepublik noch über ihre Exportstruktur ein Land ist, wo diese Entwicklung weniger ausgeprägt ist als in anderen. Also weil hier eben über Export von Waren der Anteil der im industriellen Sektor Beschäftigten doppelt so hoch ist oder dreimal so hoch wie in den USA oder vergleichbaren Ländern. Da ist das wesentlich radikaler. Trotzdem kann man eben dieses absolute Segen hier auch in Deutschland absehen. Zum Beispiel Zahl der geleisteten Arbeitsstunden im industriellen Sektor, die sind seit 1991, waren die noch bei 21,5 Milliarden Arbeitsstunden pro Jahr und mittlerweile 2007 waren sie noch bei 15,2. Also da ist eine rapide Abnahme zu verzeichnen. Also zusammenfassend kann man halt sagen, während einerseits die Produktivität explodiert und die Berge der für die Gütermärkte produzierten Waren so schnell wie noch nie in der Geschichte wachsen, schrumpft die für die Herstellung dieser Waren benötigte Arbeit. Also das ist der eine historische Großtrend, über dessen Existenz aber nicht nirgends gestritten wird, sondern nur über dessen Bedeutung. Der zweite historische Großtrend, da wird auch nicht über die Empirie gestritten, dass es den gibt, sondern eben auch über die Bedeutung. Und der ist eben auch parallel dazu angesiedelt, ab den 80er Jahren, beginnt mit den sogenannten Reaganomics, dass in höchst rasantem Tempo die Zusammensetzung des gesellschaftlichen Gesamtkapitals sich verändert hat. Kapital existiert grundsätzlich betrachtet in zwei verschiedenen Gestalten, als Realkapital und als reines Geldkapital. Das Realkapital, Marx bezeichnet es als fungierendes Kapital, vermehrt sich, indem es Maschinen und Arbeitskraft kauft, um mit ihrer Hilfe eben Autos oder Waschmaschinen und dergleichen herzustellen, die dann eben größeren Wert repräsentieren als das ursprünglich eingesetzte Kapital. Das setze ich jetzt als in das eben die der Wesensmerkmal dieses fungierenden Kapitals. Das reine Geldkapital, das streift nie seine Geldform ab, ist vermehrt, indem es Waren wie Aktien, Schuldtitel oder andere Zahlungsversprechen ankauft. Bis in die 70er Jahre hinein blieb das fungierende Kapital die alles beherrschende Kapitalform. Seit den 1980er Jahren hat sich das in der Finanzsphäre verbleibende reine Geldkapital explosionsartig vermehrt und dem fungierenden den Rang abgelaufen. Also Kapitalvermehrung, Reichtumsvermehrung ist primär Vermehrung von Eigentumstiteln. Man kann das an verschiedenen Formen festmachen, also was so an Eigentumstiteln existieren kann. Ein Indikator ist die Aktienkapitalisierung. Wenn man das Verhältnis aufmacht zwischen dem Bruttosozialprodukt der Welt und dem Wert der Aktien aller aktienausgebenden Unternehmen, hat man folgende Entwicklung zu verzeichnen, nur um die Ausdehnung der Aktien zu erläutern. 1989 war die Höhe eben dieser Aktienkapitalisierung, der Wert aller Aktien, die im Umlauf waren, bei 42% des damaligen Weltbruttosozialprodukts, also des jährlichen. 1997 waren schon 64% und 1999 wurde die 100%-Marke überschritten. Also da war allein diese eine Form bereits, hatte eine Höhe erreicht des gesamten Weltbruttosozialprodukts. In anderen Bereichen sind ähnliche Entwicklungen zu verzeichnen. Also zum Beispiel Gesamtverschuldung privater Haushalte. Da habe ich jetzt Zahlen, die beziehen sich auf die USA und setzen auch die Verschuldung wieder in Beziehung zu den Bruttosozialprodukt. Da hast du ja eben auch in den 70er Jahren noch einen Stand, da war die private Verschuldung bei 40%. Also private Verschuldung ist meistens Immobilienverschuldung, Hypothekenkredite und so ein Plempel. Also 70er Jahre 40%, steigt dann allmählich an bis 2000 auf 80% und erreicht dann einen Höhepunkt von über 100%. Also dass die privaten Außenstände von 100% haben. Ich rede jetzt von der Verschuldungsseite, weil die immer aufgezeichnet wird, aber dem entspricht ja ein Anspruch von anderen, von Banken oder wem auch immer. Also wie man halt das Geld schuldet. Also bei dem erscheint es ja als Vermögen, was hier nur als Schuld bei jemand anders erscheint. Ähnliche Entwicklungen hat man bei den Staatspapieren. Ich überspringe das jetzt, sonst labere ich euch nur zu. Und am extremsten eben bei Eigentumstiteln auf Eigentumstiteln. Also da hat sich ein ganz verästeltes System von komplexen Finanzprodukten entwickelt, die unter der Gesamtüberschrift Derivate laufen. 1970 kannte man noch keine Derivate oder so gut wie nicht. Das Verhältnis von Gesamtmasse der gehandelten Derivaten zum Weltbruttoinlandsprodukt, das war 0,01%. Und 2011 waren es 1200%, also das Zwölffache des Weltbruttosozialprodukts. Also von Null aufs Zwölffache. Das sind so die Relationen, bloß um da die zu vergegenwärtigen. Also wenn man sich diesen ganzen Bereich anschaut. Auch eine Entwicklung, die eben dann mit diesem Kriseneinbruch zwar kurzzeitig unterbrochen wurde, aber dann eben weiterging, es kam nur zu Verlagerungen, also dass Staatspapiere halt dann eine größere Rolle gespielt haben und auch bei den Derivaten irgendwelche merkwürdigen gebündelten Immobilienkredite, die dann weiterverkauft wurden, die haben ihre Rolle verloren. Jetzt wird eben mehr, gibt es Verzehnfachung der Agrarstoffderivate in den letzten drei Jahren, also wo auf die nächste der nächste Träger gesucht wird, der nächste Bereich. Die Existenz dieser beiden Prozesse, die ich jetzt versucht habe zu schildern, ist unstrittig, aber worin liegt ihre Bedeutung? Die Einschätzung, die hängt davon ab, mit welchem Verständnis vom Inhalt von kapitalistischem Reichtum man operiert. Das ist eine zentrale Frage, auf die ich hier einführen möchte. Die gängige volkswirtschaftliche Vorstellung, was ist eigentlich kapitalistischer Reichtum, die ist schillernd und unscharf. Auf der einen Seite unterstellen die volkswirtschaftlichen Modellwelten durchgängig, dass es im Kapitalismus eigentlich um sinnlich-stofflichen Reichtum geht, um Bedürfnisbefriedigung, dass eigentlich der Markt nur den stofflichen Austausch vermittelt und selber eigentlich keine weitere Bedeutung hat. Am extremsten ausgebildet, originellerweise in der Durchsetzungsideologie des Neoliberalismus, also der Theorie dazu im Monetarismus. Der Monetarismus spricht von einem Geldschleier, also der tut so in seinen Modellen immer, wie wenn es eigentlich nur um naturale Produkte ginge. Das ist so die zentrale Herangehensweise, also der Kapitalismus wird quasi zu einer gebrauchswertorientierten Produktionsweise mystifiziert und der kapitalistische Gesamtreichtum mit dem sinnlich-stofflichen Reichtum, mit dem Güterreichtum in eins gesetzt. Also das verschwimmt so ineinander. Wenn man mit diesem Bild rangeht an die dritte industrielle Revolution als Entwicklung, dann kann man natürlich überhaupt kein Problem erkennen, warum das irgendwie für den Kapitalismus problematisch sein könnte. Die Vermehrung von Gebrauchsgütern, wenn man die eben mit der Mehrung des kapitalistischen Reichtums gleichsetzt, dann wird natürlich der Kapitalismus auch nach seinen Kriterien umso reicher, wenn eben mit weniger Arbeit mehr Produkte produziert werden können, wenn einfach mehr Produkte da sind. Die zweite Entwicklung, die ja Also diese explosionsartige Vermehrung von Finanztiteln, die kann mit so einem naturalistischen Verständnis, also der nicht unterscheidet zwischen kapitalistischem Reichtum und sinnlich-stofflichem Reichtum, in zwei Richtungen interpretiert werden. Entweder als Indiz, wie toll der mit der Produktion von eben Autos, von Gütern jeder Art entstehende tatsächliche Wert sich vermehrt hat, also dass da eben die Finanzindustrie ihren Anteil kriegt für Dienste, die sie der Industrie oder eben der Realökonomie geleistet hat. Oder man interpretiert es als Fehlentwicklung in dem Sinn, dass die Finanzwirtschaft sich ein viel zu großes Stück vom Gesamtreichtumskuchen holt. Hier ist aber immer unterstellt, eben der kapitalistische Gesamtreichtum ist einfach identisch mit dem sinnlich-stofflichen Reichtum. Die Kritik der politischen Ökonomie, von der aus ich argumentiere, im Anschluss eben an Marx, die unterscheidet dagegen ganz streng zwischen sinnlich-stofflichen Reichtum einerseits und dem Wert, den sie als eine für die kapitalistische Produktionsweise spezifische Reichtumsform fasst. Die Verwandlung von Reichtum in kapitalistischen Reichtum geht in ihrem Verständnis mit einem doppelten Reduktions- und Abstraktionsprozess einher. Zunächst einmal gehört der kapitalistischen Logik nach keineswegs alles zum gesellschaftlichen Reichtum, was Menschen zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse benötigen, sondern ausschließlich erfolgreich verkaufte Waren. Das sind eigentlich zwei Paar Stiefel. Saubere Luft, ein gutes, stressfreies Leben lässt sich nicht in Ware verwandeln. Deshalb zählt es vom Standpunkt der kapitalistischen Logik nicht als Reichtum, nicht als gesellschaftlicher Reichtum jedenfalls. Diese Gleichgültigkeit gegen den sinnlich-stofflichen Inhalt wiederholt sich aber auch, und das ist wichtig, an den Waren selber. Nicht der Gebrauchswert einer Ware, also ihr sinnlich-stoffliche Qualität, bildet den Inhalt des kapitalistischen Reichtums, sondern die Ware ist einzig interessant als Träger von Tauschwert. Und das ist etwas anderes. Der Tauschwert einer Ware, der hängt eben wiederum von der abstrakten gesellschaftlichen Arbeit ab, die sich in ihr verkörpert. Das ist zentraler Punkt da. Und wenn man diesen Unterschied macht, also die Ware eben als Träger des Tauschwerts, dann ändert sich das Bild, dass eben mit der dritten industriellen Revolution eine explosionsartige Vermehrung des kapitalistischen Reichtums stattgefunden hat. Die Gebrauchswert- und Güterproduktion ist explodiert. Aber die Arbeit, die sich in diesen Gütern darstellen muss, die ist geringer geworden. Die nimmt tendenziell ab. Und damit bietet sich eben vom Standpunkt der Kritik der politischen Ökonomie, diese Entwicklung erscheint als eine für den Kapitalismus hochproblematische. Also das ist, Marx hatte das auch im Auge, also da gibt es insbesondere in den Grundrissen so Passagen, wo er genau dieses Problem, dass die Produktivkraft nicht mehr primär vom unmittelbaren Produzenten getragen wird, sondern er spricht von Wissenschaft oder eben von diesem General Intellect und die unmittelbare Produktionsarbeit zurückgedrängt wird und an Bedeutung verliert, nimmt er da vorweg. Und seine Konsequenz ist recht scharf. Ich lese das kurz mal vor. In dem Maß aber, wie die große Industrie sich entwickelt, wird die Schöpfung des wirklichen Reichtums abhängig weniger von der Arbeitszeit und dem Quantum angewandter Arbeit als von der Macht der Agentien, die während der Arbeitszeit in Bewegung gesetzt werden und die selbst wieder abhängt vom allgemeinen Stand der Wissenschaft und dem Fortschritt der Technologie. Der Mensch tritt neben dem Produktionsprozess, statt sein Hauptagent zu sein. In dieser Umwandlung ist weder die unmittelbare Arbeit, die der Mensch selbst verrichtet, noch die Zeit, die er arbeitet, sondern die Aneignung seiner eigenen allgemeinen Produktivkraft, die als der große Grundpfeiler der Produktion und des Reichtums erscheint. Der Diebstahl an fremder Arbeitszeit, worauf der jetzige Reichtum beruht, erscheint miserable Grundlage gegen diese neu entwickelte, durch die große Industrie selbst geschaffene. Sobald die Arbeit in der unmittelbaren Form aufgehört hat, die große Quelle des Reichtums zu sein, hört und muss aufhören, die Arbeitszeit sein Maß zu sein und daher der Tauschwert das Maß des Gebrauchswert. Damit bricht die auf dem Tauschwert ruhende Produktion zusammen. Also er versteift sich zu der Ansicht, dass so ein Prozess bedeuten würde, den Zusammenbruch des Kapitalismus als Wertverwertungssystem, wenn eben die Hauptproduktivkraft nicht mehr der unmittelbare Produzent ist. Das ist mit Kapitalismus wäre unvereinbar. Also da hat man einen anderen Befund, da ist, was vorher als Entwicklungsspielraum eben diese dritte industrielle Revolution und neue Ufer erscheint aus dieser Perspektive als ein Prozess, wo der Kapitalismus, indem er die Produktivkräfte auf ein Niveau hebt, das mit der kapitalistischen Form unvereinbar ist. Also ein Suizidprogramm. Wenden wir uns jetzt den zweiten historischen Prozess zu, eben dieser ungeheuren Vermehrung der auf dem Geld- und Kapitalmarkt gehandelten Waren. Da ist die Frage, stellt so etwas eine eigene Quelle der Mehrung kapitalistischen Reichtums dar? Einfach, dass Aktien ausgegeben werden, dass Kredite gewährt werden, dass Schuldtitel entstehen und gehandelt werden. Auch hier hängt die Antwort von der Prämisse ab, unter der man dieses Phänomen betrachtet. Geht man davon aus, und das ist in der Volkswirtschaftslehre üblich, eben von dieser Deckungsgleichheit von simplen Güterreichtum und kapitalistischen Reichtum, dann ergibt es eine ganz eindeutige Aussage, die Vermehrung von Waren wie Aktien und Schuldtiteln kann nie und nimmer als solche eine Mehrung von vorhandenem gesamtkapitalistischen Reichtum bedeuten. Sie kann eine Vermehrung des Güterreichtums anzeigen, aber sie leistet keinen eigenen Beitrag. Die Aktie selber stellt eben keinen zusätzlichen kapitalistischen Reichtum dar. Es ist zwar in der Volkswirtschaftslehre von der Wertschöpfung des Bankensektors die Rede, also wenn von Wertschöpfung und Bruttosozialproduktbestimmung geleistet wird, dann geht da immer alle möglichen Bereiche, überhaupt alle Einkommen und also Löhne und sonstige Kapitaleinkünfte auch ein. Aber die dort erzielten Gewinne und Einkünfte werden als Gegenleistung eben verstanden als für Dienste, die die Finanzindustrie der Realwirtschaft geleistet hat. Und es wird immer unterstellt, die stammen von aus der Realwirtschaft. Also der Reichtumszuwachs ist dort gelaufen, für das Gesamtsystem betrachtet. Ich spreche immer vom Gesamtsystem. Wenn man dieses Verständnis des kapitalistischen Reichtums ranzieht, auf der die Kritik der politischen Ökonomie gründet, also die ganz scharf unterscheidet zwischen sinnlich-stofflichen Reichtum und Wertreichtum, also dieser Verrücktheit, dass Waren nicht einfach Güter sind, sondern Repräsentanten von Wert. Wenn man das unter diesem Zugang sieht, dann muss man sich erstmal orientieren. Die Elementarform des kapitalistischen Reichtums, das ist die Ware für Marx. Jede Ware stellt in dem Maß kapitalistischen Reichtum dar, wie sie Wert repräsentiert, können Waren wie Aktien oder Schuldtitel Wert verkörpern. Eins ist klar. Aktien oder Schuldtitel sind nicht in der gleichen Art und Weise Träger von Wert wie die auf Gütermärkten gehandelten Waren wie Tomaten oder Autos. Tomaten oder Autos, die repräsentieren als Vergegenständlichung der bei der Produktion vorher geleisteten Arbeit eben Wert. Die Entstehung von Aktien oder Schuldtiteln, die hat mit irgendeiner vorgängigen Arbeitsverausgabung natürlich nichts zu tun. Bei der Ausgabe von Aktien, bei der Vergabe von Krediten geschieht was anderes. Das ist allerdings was hochgradig Verrücktes, das ich dann noch näher erläutern werde. Bei der Ausgabe von Aktien, die bei der Vergabe eines Kredits, kommt es zu einer Verdopplung von Kapital, die bis zum Rückkauf dieser Aktie oder bis zur Rückzahlung des Kredits wird. Das ist jetzt ein springender Punkt, ein bisschen verwirrender Punkt, weil wir einfach eben immer geneigt sind, in sinnlich-stofflichen Größen oder ähnlich Kapital zu sehen. Ich gehe da auf eine recht abstrakte Ebene jetzt, um da den Unterschied deutlich zu machen. Üblicherweise wird eine Kreditvergabe oder eine Aktienausgabe als Reichtumstransfer verstanden. Das ist aber eben nur ein Moment einer solchen Beziehung. Diese Beziehung, wenn man sich einen einzelnen Kredit oder eben die einzelne Aktie anschaut, deren Verkauf, verbindet den Transfer von Kapital mit einer vorübergehenden Neuschöpfung von Kapital. inwiefern Transfer stattfindet, liegt auf der Hand. Der Geldanleger gibt Geld aus der Hand, über das nach der Transaktion entweder der Kreditnehmer verfügt oder eben das Unternehmen, das die Aktien emittiert hat. Also das ist der Transferanteil. Allerdings, und das wird meistens übersehen, ist der Geldanleger selber nach dieser Weggabe keineswegs, steht er mit leeren Händen da. Er hat sein Geldkapital nicht weggeschenkt, er hat gegen einen monetären Anspruch eingetauscht. Und dieser monetäre Anspruch, der stellt jetzt nicht nur sein Kapital dar, und damit, wenn man die Gesamtbilanz zieht, ist dann eben neben dieses Ausgangskapital, was jetzt weggegeben wurde vom ursprünglichen Besitzer und an einen anderen gegangen ist, neben dem ist noch ein Spiegelbild entstanden, dieser monetäre Anspruch in der Hand des ursprünglichen Geldkapitalbesitzers. Und dieses Spiegelbild, das kann selber als ein eigenständiges, vollgültiges Kapital zirkulieren. Also ein Spiegelbild mit Eigenleben. Und eben dann auch Ausgangspunkt werden für alle möglichen wirtschaftlichen Transaktionen. Marx hat für solche Eigentumstitel und diese Spiegelbilder den Begriff des fiktiven Kapitals geprägt, um eben sie vom fungierenden Kapital zu unterscheiden. Das Wort fiktiv darf man allerdings nicht so verstehen, dass es nur in den Köpfen eben dieser beiden Tauschpartner existieren würde. Es handelt sich vielmehr um eine reale gesellschaftliche Macht, um tatsächlichen kapitalistischen Reichtum. Ihre gesamtgesellschaftliche Wirkung beginnt schon damit, dass eben bei der Bildung von fiktivem Kapital eben immer der Verkäufer des Zahlungsversprechens, der die Zahlungsverpflichtung leistet, Geldkapital erhält. Aber eben auch das fiktive Kapital kann wieder selber Ausgangspunkt weiterer Transaktionen werden, kann beliehen werden, kann ausgegeben werden und gegen tatsächliche Güter ausgetauscht werden. Es geht genauso in den Wirtschaftskreislauf ein wie Kapital, das seine Entstehung tatsächlicher Verwertung verdankt. In der Geldform ist dieser Unterschied ausgelöscht, der ist für die Akteure auch nicht mehr greifbar. Im Börsenjargon ist immer mal wieder die Rede davon, an den Finanzmärkten würde mit Zukunft gehandelt. Die Börsianer denken bei solchen Phrasen natürlich an den einzelnen Anleger, nicht ans Gesamtsystem. Was erwirbt er eigentlich, wenn er eine Aktie oder einen Schuldtitel kauft? In gewisser Weise erscheint aber in dieser Phrase tatsächlich das Grundgeheimnis des heutigen Kapitalismus auf. So wie die auf den Gütermärkten gehandelten Waren vergangene gesellschaftliche Durchschnittsarbeit repräsentieren, so verwandelt sich bei der Aktienausgabe oder Kreditvergabe künftiger Wert das Ergebnis künftiger Arbeit heute schon in gesellschaftliches Zusatzkapital. Das ist ein Vorgang, zu dem es in der Welt des Sinnlich-Stofflichen keine Parallele gibt. Also das macht auch die Schwierigkeit aus, das zu denken. Und dann eben auch nicht erfassbar ist von Denken, was kapitalistischen Reichtum mit Güterreichtum, mit Simplen identifiziert. In der Welt des sinnlich-stofflichen Reichtums gilt immer dieselbe zeitliche Logik. Ein Ding muss produziert sein, damit es genutzt werden kann. Ich kann mich nicht auf einen Stuhl sitzen, den es noch nicht gibt, der noch nicht produziert worden ist. Noch niemand hat einen Apfel gegessen, der von einem Baum stammt, der noch gar nicht gepflanzt ist. Genau das, diese Umkehrung der zeitlichen Logik kennzeichnet aber die Geld- und Kapitalmärkte und die dort gehandelten Waren. Die stellen Früchte dar, die geerntet werden, bevor sie gepflanzt sind und die aber reale gesellschaftliche Wirklichkeit geworden sind. Das ist was äußerst Irres. Also hier haben wir eine Umkehrung dieser Zeitordnung, die sinnlich-stoffliche Wirklichkeit ausmacht. Arbeit, die noch nicht verrichtet wird, wird bereits in Kapital verwandelt vorab. Wenn man diese Überlegungen zu Ende denkt, dann besteht der kapitalistische Gesamtreichtum stets aus zwei unterschiedlichen Elementen. Aus dem akkumulierten Wert, der aus tatsächlicher Arbeitsverausgabung stammt, und aus Eigentumstiteln. Erstere geht eben, die auf den Gütermärkten gehandelten Waren, geht tatsächlich auf verrichtete lebendige Arbeit zurück, die sich in Kapital verwandelt hat. Letztere auf künftige Arbeit, die sich aber vorab schon als Kapital darstellt, als gesellschaftliches Zusatzkapital. Vor diesem Hintergrund erscheinen die beiden Hauptentwicklungen der letzten 30 Jahre, eben diese massenhafte Verdrängung lebendiger Arbeit im unmittelbaren Produktionsprozess und die explosionsartige Vermehrung von Eigentumstiteln, als zwei Seiten der gleichen Medaille. Als Wertverwertungssystem, als System der tatsächlichen Vernutzung lebendiger Arbeit, ist der Kapitalismus schon mit der industriellen Revolution an die Grenzen seiner Ausdehnungsfähigkeit gestoßen, hat sie erreicht. Er konnte sie aber überwinden, indem er aus der permanenten Vermehrung von Eigentumstiteln den eigentlichen Motor des Gesamtbetriebs gemacht hat. Es ist ein Kapitalismus entstanden, der gegenüber früheren Etappen auf dem Kopf steht. Der Finanzüberbau ist die Basisindustrie des kapitalistischen Gesamtsystems. Das Sinken der realen Wertproduktion wird durch die explosionsartige Vermehrung von Eigentumstiteln kompensiert, zeitweise auch überkompensiert. Das groß angelegte Anzapfen der Zukunft war eine geniale Lösung der Verwertungskrise, die eben schon in den 70er Jahren sich angedeutet hat oder abgezeichnet hat, ohne eben diese Akkumulation von immer größeren Mengen von Eigentumstiteln, hätte spätestens die industrielle Revolution dem System den Boden unter den Füßen weggezogen. Allerdings sind mit diesem Übergang eben auch neue Widersprüche entstanden. Der Grundwiderspruch lässt sich auf einen kurzen Nenner bringen. Einerseits kann die Finanzindustrie nur ihre Rolle als Basisindustrie ausfüllen, wenn die Masse der Eigentumstitel exponentiell wächst und permanent exponentiell wächst. Gegenüber der realen Verwertung, eben der Kapitalbildung durch reale Verwertung, unterliegt die durch Eigentumstiteln potenzierten Wachstumszwang. Andererseits sind der Kapitalbildung durch Eigentumstitelvermehrung Grenzen gesetzt, praktische, logische. Zunächst ein paar Bemerkungen zur ersten Seite des Widerspruchs. Warum rede ich von potenzierten Wachstumszwang? Die Vermehrung von Kapital durch Eigentumstitelproduktion, die hat gegenüber der realen Wertakkumulation gesamtgesellschaftlich einen entscheidenden Nachteil, nämlich ihren Mangel an Nachhaltigkeit. Das wird beim Vergleich mit dem Kreislauf des fungierenden Kapitals vielleicht deutlich. Alle Waren, aus denen Realkapital besteht, sind vergänglich. Die eingesetzten Maschinen verschleißen, die Rohstoffe verschwinden und auch die produzierten Waren verschwinden mit ihrem Konsum. Die ursprüngliche stoffliche Hülle geht verloren, geht im Weg allen Fleisches, aber das Wesentliche, die Wertseele, also das, um was es im Kapitalismus geht, die bleibt dabei erhalten. Die wird in diesen Kreislauf verewigt, obwohl die einzelnen Waren untergehen. Anders sieht es aber bei dieser Vermehrung durch Eigentumstitel aus. Also diese merkwürdige Verdoppelung zwischen einem Ausgangsgeldkapital und seinem Spiegelbild, das dann selber als eigenes Kapital funktioniert, die verschwindet, wenn dieser Eigentumstitel wieder rückabgewickelt wird. Also wenn ich einen Kredit zurückzahle, wenn eine Aktie vom Unternehmen, ausgebenden Unternehmen zurückgekauft wird. Das ist dann wieder futsch. Also die existiert nur in einem bestimmten Zeitraum, diese Verdoppelung. Und ein Wachstum kann ich dann nur generieren, wenn dieser Altbestand an Eigentumstiteln, die in der letzten Periode produziert wurden, immer erneuert wird. Also immer die abgelaufene Zukunft, die bereits vergangene und verbrauchte Zukunft, muss immer mitgeschleppt werden, um neue Wachstumsimpulse zu setzen. Das ist irgendwie nachvollziehbar, diese Differenz. Die ist eben da wichtig. Und es ist klar, wenn eben diese schon verbrauchte Zukunft mitgeschleppt werden muss, dann gibt es eine Auftürmung. Um da jetzt da an der Stelle mal unmittelbar in die Empirie zu springen, was das eigentlich für Dimensionen auch bedeutet, was tote, verbrauchte Zukunft hat. Kurzer Ausflug in die USA, wenn man sich da die Summe der staatlichen Verschuldung ansieht, die aufgelaufen ist. Pro Nase sind es 2008 550.000 Dollar gewesen, also über eine halbe Million Dollar pro Nase Altlast. verbrauchte Zukunft, die mitgeschleppt werden muss. Auf den ersten Blick könnte man diesen Wachstumszwang natürlich mit Schulterzucken zur Kenntnis nehmen. Insofern, mag sein, dass sich der da vervielfacht, aber ist Zukunft nicht irgendwie ein Gut, was eigentlich eine endlose Ressource ist? Wenn die Wertproduktion von 3 Jahren sich schon mal vorab in Kapital verwandeln lässt und kann, warum dann nicht die von 10 Jahren oder von 100 oder von 1 Milliarde Jahren? Also gibt es da irgendwie eine Grenze? Das Problem ist bei der Sache, dass dieses Anzapfen der Zukunft durch diesen Vorgriff in Gestalt von Eigentumstiteln immer daran gebunden ist, dass es realwirtschaftliche Bezugspunkte gibt, an die sich Zukunftsversprechen heften können. Also dass glaubwürdig ist, dass der Kreditnehmer seinen Kredit zurückzahlen kann, dass glaubwürdig ist, dass diese Aktie, dieses Unternehmen irgendwann mal tolle Profite machen wird, damit die Aktie hochgeht. Also die Abhängigkeit hat sich verschoben in der Gestalt der Eigentumstitelproduktion, emanzipiert sich die Kapitalakkumulation, kann sich von der vorausgegangenen Verwertung loslösen, wird aber abhängig von echten oder vermeintlichen Zukunftsaussichten bestimmter Teile der Realwirtschaft. Das ist die Krux. Der große Aktienboom der 90er Jahre, der beruhte auf die sogenannten Zukunftsindustrien, von denen man annehmen konnte, dass sie demnächst einmal eben fette Gewinne einfahren. Die Masse der Hypothekenkredite konnte in den Nullerjahren in den USA oder Spanien nur so lange sprunghaft sich vermehren, wie die Rückzahlung der Kredite durch steigende Immobilienpreise gedeckt schien. Damit Staatspapiere auf den Finanzmärkten Käufer finden, muss die Fähigkeit des Staates zur Schuldenbedienung gesichert erscheinen. Und genau da ist eben die Achillesferse des Systems, diese Form von Kapitalismus muss daran scheitern, dass er einen Hoffnungsträger nach dem anderen verbraucht und Bezugspunkt, an dem sich eben diese Eigentumstitel glaubhaft bilden können. Wenn man sich die Binnengeschichte der letzten 30 Jahre Revue passieren lässt, dann lässt sich eben auch eine permanente Verschlechterung der Qualität der Hoffnungsträger konstatieren, also dieser Bezugspunkte. Das goldene Zeitalter des fiktiven Kapitals war in den 90er Jahren mit den Aktienbooms, die sich an der New Economy festgemacht haben. Die hat auch noch ohne staatliche Nachhilfe funktioniert oder ohne, dass die Notenbanken billiges Geld machen mussten. Die haben dann noch drosseln können. Das ist durch, also auch überhaupt seit 2001 oder so gibt es keine nennenswerte Steigerung der Aktienkurse. Das ist nicht mehr der Träger, die Hoffnung in irgendwelche Unternehmen so sehr. Das ist nicht mehr der primäre. Es gab dann als Hoffnungsträger einfach eben in den USA beispielsweise diesen privaten Konsum, konnte aber nur funktionieren, weil eben die Zentralbanken begonnen haben, sich im großen Stil durch Vergabe billiger Kredite an dieser Aufblähung zu beteiligen. In diese Verschlechterung ordnet sich eben auch jetzt diese Staatskreditkrise ein, die seit 2008 zu schwelen begonnen hat. Staatskredit oder zumindest was die kapitalistischen Zentralstaaten angeht, also USA und Deutschland und Co., aber eben auch Frankreich, die galten als die sicherste Anlage überhaupt. Also es gab früher den Begriff der mündelsicheren Papiere, das sind so Langweilerzeug, da hat man eben Staatskredite genommen. Und das war auch bei allen Krisen so, man ist immer in die Staatspapiere gegangen, wenn alles andere irgendwie abgeschafft ist. Insofern war es auch logisch, dass eben der Staat dann noch über war als der Schuldner, der glaubwürdig erscheint. Das ist eben mittlerweile auch das zum Problem geworden, also wo auch die Staaten selber bankrottbedroht sind. Ein Trumpf hat das kapitalistische System zur Aufrechterhaltung dieser Dynamik noch. Es funktioniert weiter, weil mittlerweile zwar alles sich belauert und eben ein hoher Entwertungsbedarf da ist, aber die Zentralbanken mittlerweile als Ersatzkäufer von Eigentumstiteln auftreten. Das lässt sich an der Bilanzsummenentwicklung zum Beispiel der EZB zwischen 2007 und 2009, was die also an Krediten vergibt, festmachen. Das ist von 1,2 auf 1,8 Billionen Euro gewachsen, also um 50% gleich innerhalb kürzester Zeit. In den USA sogar um 150%. Und das ist also eine Bereitschaft quasi der Zentralbanken, hat sich entwickelt, dann auch im Zweifelsfall einzuspringen, Kredite zu gewähren. Also da, wo die Banken einander keine mehr gewähren, oder eben auch die Staatspapiere aufzukaufen. Was mit einer Verschiebung allerdings verbunden ist, also der Krisenebene. In dem Maß, wo die Zentralbank als Bad Bank auftaucht und Bankenkredite gewährt, die eben dann ausfallen werden oder ausfallen können, dann erscheint sie als Aufblähung der Geldmenge und geht dann in Richtung inflationäre Entwicklung. Vielleicht noch ein Kurioser zum Abschluss, also wie weit dieser Aspekt schon entwickelt ist, also wo die eigentlich diese Eigentumstitel drauf und dran sind, ihren wahren Charakter zu verlieren, entwertet zu werden, aber die Zentralbank einspringt. Also wenn Zentralbanken Kredit gewährt, will sie Sicherheiten, das ist das Normale. Allerdings wird halt heutzutage als Sicherheit alles akzeptiert. Also zum Beispiel findet sich auf der Liste der Sicherheiten der EZB, finden sich portugiesische Anleihen mittlerweile, die eben von portugiesischen Banken stammen, aus dem Jahr 1943, die in 8000 Jahren zurückgezahlt werden sollen. Also, ach, da hatte ich ja eine Statistik. Da habe ich so eine Statistik rausgezogen, wo genau solche aufgelistet sind. Nicht marktfähige Sicherheiten bei der Europäischen Zentralbank, also Schrott, den niemand sonst kaufen würde und die EZB deswegen kauft, um eben den Laden am Laufen zu halten und diese Entwertung von privatem Geldkapital zu verhindern. Also so dubiose Sicherheiten waren 2005 insgesamt noch 36 Milliarden. Und 2010 waren schon 360 Milliarden nicht marktgängiger Sicherheiten. Also eine Verzehnfachung dieses Typus von Sicherheit. Daran lässt sich eben auch eine neue Qualität eigentlich ablesen. Also diese Aufakkumulation eben auch nur noch durch die Zentralbanken garantiert werden kann und mit entsprechenden Verschiebungen eben der Krisenfolgen. Ja, an dem Punkt will ich aufhören. Ich habe sowieso schon viel zu lang gelabert. Ich hoffe, wir kommen da in die Diskussion.